Pfeffer ist doch eine schöne Geschichte, dass man so ein bisschen wie bei der Teekampagne sagt, das kann man in höherer Qualität machen und auch preisgünstiger. Und Sie sind schon mittendrin. Richtig. Sagen Sie uns ein bisschen, wie das aussieht, die Pfefferkampagne. Okay, ja. Anja Matt ist mein Name. Pure Pepper heißt mein Unternehmen und ich bin jetzt in diesem Jahr 2 Jahre alt. Also die Website ist seit 2 Jahren auf dem Markt und ich verkaufe oder importiere und verkaufe kambodschanischen Pfeffer und habe den online, was schön ist, aber auch ein bisschen schwierig, weil es ist ein sehr haptisches Produkt. Also es geht sehr um Probieren und Schmecken und Riechen und um diese Hürde zu überwinden, kann man meinen Pfeffer auch kaufen, zum Beispiel auf dem Winterfeldmarkt hier in Berlin oder auf der ganz relativ neu bin ich in der Markthalle 9 in Kreuzberg. Und aber auch bei Partnern von mir und was ich auch durchführe oft mit in Kooperation mit zum Beispiel Weinhändlern oder Soßenherstellern sind halt Degustationsabende, die dann eine Mischung sind zwischen, okay, ich erzähle was zur Geschichte von Pfeffer und warum vor allen Dingen kambodschanischen Pfeffer. Ich lasse die Menschen probieren und ja, die Kombination aus Lernen und gutem Genießen von Pfeffer. Genau. Wie sind Sie auf Kambodscha gekommen? Ja, also wahrscheinlich ist das hier auch schon oft gekommen, die klassische Gründergeschichte. Ich war auf Reisen, also klar, weil ich habe jetzt nicht nur den Globus gedreht und die Finger drauf getippt. Nee, ich war in Südostasien und habe den Pfeffer gegessen. Fand das dort aber erstmal nur super sau lecker und dachte, wow, toller Pfeffer, wirklich nicht mehr. Und bin nach Hause geflogen und war hier in Berlin und hatte gerade einen Bruch in meiner Biografie. Und habe gedacht, okay, wie geht's weiter? Und habe mir 2 Monate Zeit gegeben, drüber nachzudenken. Und in diesen 2 Monaten wuchs sehr der Gedanke, ich möchte was Eigenes machen. Und dann bin ich auch über Ihr Buch gestolpert, kann man wirklich sagen. Und war auch bei Seminaren bei Ihnen. Und es kam so zusammen. Also ich habe dann gemerkt, mich daran erinnert, dass das mit dem Pfeffer ganz spannend war. Habe sehr viel recherchiert und habe festgestellt, okay, kambodschanischen Pfeffer ist in Deutschland kein Markt, ja. Also in Frankreich ist ein ganz anderes Thema, da kennen ihn sehr viele und er wird dort auch sehr breit verkauft und gegessen, aber hier nicht. Und ich fand das ganze Thema sehr spannend und tatsächlich ist es so, mit so einer Motivation von einer langen Reise, die mir auch in ganz vielen Punkten sehr viel Kraft gegeben hat und sehr viel Ressourcen, sagt man dann, okay, ich probiere es. Und im Prinzip war von der Idee, bis die Website online war, waren es 9 Monate. Also klassische Schwangerschaft und dann Ideenkind, war das Kind Monate, auf der ja. Welt, genau. Ja, genau. Sie haben mir gesagt, Methode, quasi Teekampagne anwenden, ist genau. Gut, aber es hat auch Grenzen dieser Methode. Wo hat es funktioniert, was konnten Sie damit anfangen und wo sagen Sie, nee, fehlt was? Also zum Beispiel ein Beispiel, was Sie ja auch haben bei der Teekampagne, ist so das Thema, okay, Größe der Verpackung, ja, um zu sagen, okay, ich habe eine große Verpackung, der Kunde braucht das Produkt nicht so oft kaufen, man spart Verpackungsmaterial und so weiter. Habe ich auch angefangen, also nicht mit einem Kilo Pfeffer, weil das ist tatsächlich zu viel, aber mit einer 100-Gramm-Packung und habe das auch gut verteidigt, auch zum Beispiel auf dem Markt. Und also Markt ist ein sehr direktes Thema, also weil der Kunde steht so direkt vor Ihnen und Sie müssen ihm ganz genau erklären, wieso er jetzt 100 Gramm Pfeffer kaufen soll, wo er doch gar nicht weiß, ob er das verbraucht und so weiter. Und bin dann aber auf sehr vielen Wunsch von Kunden und auch Wunsch meiner Partner in Geschäften, die meinen Pfeffer verkaufen, dazu übergegangen zu sagen, okay, ich mache auch eine kleinere Verpackung und habe jetzt auch eine 50-Gramm Verpackung, die auch sehr gut geht, weil die Kunden sagen, ja schön, ich probiere den jetzt mal oder ich verschenke den. Und das ist ein klares, ich gehe auf den Markt und oder ich reagiere darauf, was die Kunden wünschen. Nicht ja, also alles kann man in Großpackung machen. Wir sagen, ja. Kaufen Sie einen Jahresvorrat und 100 Gramm Pfeffer geht dann mehr schon so gegen den Lebensvorrat. Ne? Nein. Also der ist durchschnittlich verbraucht der Deutsche 200 Gramm Pfeffer im Jahr. Also es ist ein halbes Jahr. Ich verbrauche es mehr, weiß ich nicht, aber es ist genau. Ja. Also Kleinpackung. Ja. Sie sagen, als Frau zu gründen, ist auch noch mal was Eigenes. Was sind da Ihre Erfahrungen? Ach Gott, ja. was sind da meine Erfahrungen? Ja, also ich hatte es jetzt, also ich kann es vielleicht berichten, ich war jetzt letztes Jahr im April und Mai in Kambodscha und habe meinen Partner besucht, mit dem ich, also von dem ich den Pfeffer kaufe in Kambodscha, und die Bauern besucht und habe einen Film dort gedreht und fotografiert. Und es ist schon tatsächlich so, dass wenn Sie da als weiße Frau stehen, auch noch alleine, ohne Partner, ohne Ehemann oder so, dass es dann schon ist, ach okay, was ist komisch. Das denn? Komisch, sehr, ja. Asiaten also komisch, ja. Sehr, und auch natürlich mit teurem Equipment stehen, das ist einfach eine ganz eigene Art. Und ich glaube, was der Unterschied ist, ist, dass die ganze Art, wie ich Pure Pepper lebe und arbeite, ist, dass ich sage, es ist mein Herzensprojekt und ich arbeite dran, und gleichzeitig gibt es noch andere Themen, und ich habe nicht dieses komplett nur das eine und ich mache nichts anderes mehr. Und das habe ich erlebt, wenn ich mit männlichen Gründern zu tun habe, dass es sehr, sehr stark so sehr fokussiert ist und auch manchmal sehr eng ist, auch in der Kooperation. Also ich habe zum Beispiel als Beispiel, ich habe schon relativ am Anfang mich auch mit meiner Konkurrenz beschäftigt, und es gibt auch Gründer, die verkaufen, haben ein ähnliches Konzept wie ich, zum Beispiel mit indischem Pfeffer, und habe mich mit ihnen zusammengesetzt und habe gesagt, schau, wir haben hier beide sehr gute Produkte, lass uns doch was zusammen machen, und hat diverse so Konzepte vorgestellt und habe gemerkt, oh, da geht so gar nichts, ja, also die wollen, nee, das ist nicht so, wollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten und geht nicht, und das fand ich irritierend, ja, also auch, schade. Erinnert mich ein bisschen an die erste Zeit von der Teekampagne, dass da so ein deutscher Professor kommt und mit Tee handeln will, war schon komisch. Und so beim dritten Whisky, dann sagten sie, also sie finden diese Westler schon verrückt. Zwei Sachen. Das eine, dass die wegen so Milligramm von Chemie im Tee so ein Aufhebens machen. Also Milligramm ist dann nur gar nichts. Und die Emanzipation der Frau. Das waren auch lauter Männer. Also das waren so die zwei Verrücktheiten, die so aus dem Westen kommen. Chemierückstände, wegen Chemierückständen so ein Aufhebens machen. Und naja, das ist 25 Jahre her. Hat sich hoffentlich geändert. Was macht denn schwieriger? Das Einkaufen von dem Pfeffer oder hier das Vertreiben? Wahrscheinlich ist das Verkaufen der Engpass. Ja, es ist, wie gesagt, das gute Beispiel ist wirklich der Markt, weil da stehe ich und dann kommen die Kunden, und wer den Berliner Winterfeldmarkt kennt, der weiß, da kommen die Leute, die rundherum wohnen, da kommen norwegische und dänische Touristen, und dann kommen, ja, also alle, die leben, und je nachdem, wen sie da vor sich haben, müssen sie erklären, warum jetzt jemand 10 Euro für einen Pfeffer ausgeben soll, und dann haben sie einfach ganz verschiedene Argumente, die sie liefern müssen, und es ist tatsächlich schwierig. Das Einkaufen ist dahingehend gleich, weil ich habe eine Kooperation mit einem, also ich arbeite mit einem Franzosen zusammen, der in Kampot lebt, und wir wiederum, das ist also, hat eine genossenschaftliche Struktur, und wir arbeiten mit über 30 Bauern zusammen, die eben als Kleinbauern, die haben halt meist ein oder zwei Felder, ihren Pfeffer einbringen, und wir sortieren ihn aus, trocknen ihn und verkaufen ihn international. Und das ist für die Bauern deswegen ein Segen, weil sie hätten überhaupt nicht die Struktur, und sie sprechen in der Regel Khmer und kein Englisch und können oft nicht schreiben und nicht lesen, und könnten ihren Pfeffer nur lokal verkaufen für sehr kleines Geld. Und wir sagen, ey, ihr habt ein Top-Produkt, und ich verkaufe es für euch gut in Europa. Da kommt wahrscheinlich das Sprichwort her, wo der Pfeffer wächst. Ja, genau. Mein Film heißt auch so. Also ich habe, wenn Sie auf meine Website gehen, ist ein Film, den ich gedreht habe, der heißt Dahin, wo der Pfeffer wächst. Genau. Genau. Ja. Wenn Sie da allein auf dem Winterfeldmarkt stehen, das klingt nicht nach Skalierbarkeit. Wir reden ja von Entrepreneurship vor allem als Skalierbarkeit. Das stimmt. Deswegen habe ich auch eine Mitarbeiterin. Das ist dann schon mal skaliert. Also skalierbar, das ist richtig, ist ein Thema. Also zum einen stehe ich nicht alleine da. Also ich habe von Anfang an gesagt, okay, ein Stand, der nur Pfeffer hat, ist spannend, aber vielleicht nicht für jeden. Und ich stehe mit Partnern, also auf beiden Märkten mit verschiedenen Partnern, also mit verschiedenen Entrepreneurs, die ihr eigenes machen, und wir wechseln uns ab. Eine Art Crowdselling. Genau. Und tatsächlich ist der Markt, wie soll ich das sagen, das ist so die, naja, das ist im Prinzip meine eigene Marketing-Schule, die ich da betreibe, weil praktisch ich sehr genau, Kundenfeedback. Ja, genau, ja, genau. Also Sie wollen nicht ewig da auf dem Winterfeldmarkt stehen, sondern jetzt am Anfang. Na, ich nicht. Marktforschung. Da können schon auch Mitarbeiter von mir stehen, tun sie auch schon. Aber es geht darum, rauszufinden, wie, die Kunden, den, also was sind Argumente dafür und was sind Argumente dagegen, den Pfeffer zu kaufen? Und ja, und das meine ich halt, dafür ist halt das Internet zu, da passiert nicht viel. Also ich kriege schon Feedback, aber am Ende nicht genügend. Und das Modell, ein eigenes Geschäft aufzumachen, ist aktuell nicht, also ist kein Thema. Also finde ich, da fehlt mir auch ein bisschen, natürlich erstmal fehlt mir das Geld dafür und zum anderen auch wirklich nochmal ausgereiftes Konzept, weil auch das muss überlegt sein, was man in ein Geschäft packt. Und deswegen ist die Kombination aus einem mobilen Laden, nämlich samstags auf dem Markt und Web, ja, ganz gut. Ja. Also Skalierbarkeit fällt mir ein. Irgendwann habe ich gelesen, der meiste Pfeffer wird von Metzgern verwendet und geht in die Wurst. Mhm. Da mal Versuch, vielleicht auch eine schwierige Klientel, wenn Sie da als Frau kommen. Ja, also das, und der meiste, weil man das weiß man auch nicht, der meiste Pfeffer wird, kommt tatsächlich gar nicht aus Indien, weil die Inder essen ihren meisten Pfeffer selber, den sie haben, sondern der meiste Pfeffer, den die Deutschen kaufen, kommt aus Vietnam mit einer nicht so guten Qualität. Und ich unterstelle jetzt mal was, aber ich glaube, dass die Metzger da auch einfach den kaufen und jetzt meinen, weiß ich nicht, also, aber wenn hier Metzger sitzen, dann gerne. Ich bin in einem kleinen Markt mit einem Gewürz, aber ich bin halt, also mein Produkt ist einfach ein Premium-Produkt und so habe ich es platziert, so möchte ich es auch verkaufen und dann gehen bestimmte Dinge und bestimmte Dinge gehen dann auch für mich nicht. Das ist einfach. Kann man super. Pfeffer über eine Website verkaufen? Was sind da Ihre Erfahrungen? Ich denke, es kann natürlich immer besser gehen. Denken, aber was praktisch? Nee, ich will es erklären. Also was hilft und was mich auch unterscheidet zu meiner Konkurrenz ist, dass meine Website ist sehr persönlich. Also ich rede auf der ganzen Website nur von ich und nicht von wir. Also ich tue nicht vorgeben, ich habe ein fünf riesiges Team, sondern es ist eine One-Woman-Show. Es gibt ein Video von mir, es gibt die komplette Adresse von meinem Büro und ich habe auch schon Kunden gehabt, die bei mir in der Friedrichstraße in meinem Büro standen und sagen, so, jetzt hätte ich gern Pfeffer. Und ich so, okay, es ist mein Lager ist nicht hier, aber ich kann schon irgendwas für sie zaubern. Also ich versuche eben ja sehr, sehr transparent zu sein, sehr offen zu sein. Ich habe auf meinen Pfeffern, auf jeder Dose ist hinten drauf ein Tracking-Code und wenn Sie auf meine Website gehen, können Sie ihn eingeben und dann kriegen Sie ein Foto und eine kurze Beschreibung von der Familie, die diesen Pfeffer geerntet hat und von der Farm. Also ich habe kein Fairtrade-Logo, ich glaube auch nicht so ganz dran, aber ich versuche in dem Rahmen, was ich tun kann, so offen und transparent zu sein wie möglich. Also Ihr ganz eigenes Marketing und eine ganz eigene Art, authentisch zu sein und mit den Kunden in Kontakt zu kommen und das Produkt auch authentisch zu machen. Gefällt mir sehr. Danke. Dass man versucht, also Sicherheit zu haben, wo das Produkt herkommt. Und ja, wie soll es weitergehen? Tatsächlich, ich habe gerade vorher mit dem Kollegen im Vorhinein gesprochen. Tatsächlich ist das, also wenn, ich meine, weil er hat mich gefragt, was sind meine Erwartungen hier an das Thema hier. Also tatsächlich ist das was, wo ich gerne auch ins Gespräch komme, auch durchaus freue mich, wenn es da eine Art Coaching gibt, weil ich da ein bisschen tatsächlich überlege. Also viele sagen mir, Hanja, dann mach doch noch Salz und dann mach noch dies und mach noch das und mach noch das. Dann wären Sie wie jeder andere Händler, der einen Haufen Bauchladen ja, hat. Ja, genau. Und es ist, ich bin so am Abwägen. Und also für mich ist das ein Projekt, was ich die nächsten 20 Jahre mache. Von daher kann es auch so wachsen, wie es wächst. Aber tatsächlich ist spannend zu überlegen, was kann da noch werden. Und, kann man davon also wenn es ja jemand gibt, der... Nein, in der Pause kann man nicht leben. Nee. Also zumindest jetzt nicht, sondern es ist ein bisschen, ist es mehr, macht es auch Spaß? Ist es ein Stück, würden Sie es auch als Hobby tun? Ja? Mhm. Aber tatsächlich, gut, ich habe das Wort Hobby, finde ich, so ein bisschen, ist nicht meine Konnotation dafür, aber es ist ein Herzensprojekt und ich habe viel Geld reingesteckt. Also ich bin halt nicht zur Bank gegangen, sondern habe mein Geld genommen, und aber davon leben kann ich. Woran hängt das Herz? An den kambodschanischen Bauern oder am Pfeffer oder dass es ein eigenes Unternehmen ist? Ach, so eine Kombination, das ist ein eigenes Unternehmen. Und es ist für mich eine Übersetzung geworden zum Thema, was ist Globalisierung? Also es ist für mich eine Art zu sagen, hör zu, da auf der Welt haben Leute ein ganz tolles Produkt, was sie da haben, aber wovon wir nichts haben und ich bin sozusagen der... Sie bringen die Globalisierung in der Art, wie sie sonst überhaupt nicht stattfindet. Ja, es wird billig aufgekauft, die Leute wissen gar nicht, was Pfeffer bei uns kostet und können nicht lesen und schreiben, können sich auch nicht informieren. Das ist die normale Globalisierung und Sie sagen, nee, Sie helfen denen sozusagen ein Stück Zugang zum Markt zu kriegen. Mhm. Aber ja, das billig aufverkauft, also wir zahlen das Doppelte an, was sie sonst dort kaufen würden. Und wir, bei jedem, was sie kaufen, bei jedem Kilo, was ich einkaufe, gehen $2 an den Fonds, wo wir sie unterstützen für lokale, also Wasserbrunnen bauen und so weiter. Also es ist, ich will das nicht immer in den Vordergrund stellen, weil das Produkt selber ist super, aber ich mache es, also es ist nicht, es hat nichts, ich finde, es hat nichts Ausbeuterisches. Ja. Und dazu muss man wissen, dass diese Produkte normalerweise immer extrem preiswert dort sind und ziemlich teuer bei uns. Also man macht beiden Seiten was. Es sollen ja alle was gewinnen, die Pflanzer dort, aber nicht nur die, sie sollen was gewinnen und der Kunde hier auch. Also ich finde, immer Teekampagne ist ein Win-Win-Win, haben alle Beteiligten was. Genau. Wenn man das Fairtrade zu einseitig macht, dass die hier spenden sollen und mehr Geld bezahlen sollen, als sie es normalerweise bezahlen, um dann diese armen Inder oder wen, finde ich immer ein bisschen problematisch. Ich finde, sollten alle was von haben und da scheint mir Ihr Projekt durchaus geeignet. Schön. Ist eigentlich auch etwas, deswegen hat es mir gefallen, was jeder machen kann. Jeder sieht im Urlaub irgendwas, was nützlich wäre und daraus ein kleines Unternehmen zu machen und sei es nur als Spielerei, aus Interesse oder aus Herzblut für die Leute oder das Produkt, ist doch eine schöne Sache. Ist eine bessere Ökonomie als das meiste, was wir so vorfinden. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.